Celaro war in Palermo geboren und hatte in Neapel Medizin studiert. 1897 war er nach Amerika gegangen und hatte an der Cornell Medical School angefangen. 1904 hatte er genügend Geld gespart, um eine eigene Praxis in der Grand Street an der Ecke Mott Street zu eröffnen. Die Praxis lief gut. Viele Patienten kamen zu ihm, nachdem sie in New Yorker Krankenhäusern fast ihr Leben gelassen hatten, weil die Ärzte und Schwestern dort kein Italienisch sprachen und Dolmetscher nicht aufzutreiben waren. Wie sollte eine Frau mit Tuberkulose oder Lungenembolie ihre Symptome mit Händen und Füßen erklären? Später würde Celaro das Columbus Italian Hospital mitgründen, dessen Ärzte sowohl Englisch als auch Italienisch beherrschen mussten. 1905 war Celaro wohlhabend und angesehen, verfolgte jedoch hehre Ziele. Er wollte die Italiener von jeglichem Vorurteil befreien. Später sollte er sich den Freimaurern anschließen, nicht weil er unbedingt wollte, sondern nur um zu beweisen, dass ein Sizilianer das konnte. An jenem Sommertag aber hatte er einige der herausragenden Persönlichkeiten der Siedlung in sein vornehmes Apartment gebeten, um einen Orden zu gründen, der den Aufstieg des Italo-Amerikaners in die höchsten Kreise der amerikanischen Gesellschaft einläuten sollte. Einer nach dem anderen kamen die Gäste an. Der Apotheker Ludovico Ferrari stammte aus Piemont, der Anwalt Antonio Marzullo aus Kampanien, wo auch das viel geschmähte Neapel liegt. Der bekannte Bildhauer Giuseppe Carlino kam ursprünglich aus dem Latium. Zwei ungenannte Friseure, damals oftmals angesehene Männer, wie Celaro aus Sizilien. Die Teilnehmer dieses Treffens, bei dem es um Stolz und Einigkeit ging, stammten also größtenteils aus dem Süden, aus den heißen, verachteten Regionen, die 90% der Masseneinwanderung nach Amerika gestellt hatten. Die Anwesenden kannten aus leidvoller Erfahrung den Ruf ihrer Compatrioti, und sie waren angetreten, ihn zu retten. Celaro begrüßte seine Gäste, und man mag sich denken, dass er ihnen dabei ein Glas Wein in die Hand drückte. Es war heiß, und es sollte nicht nur gearbeitet, sondern auch gefeiert werden. Celaro sprach zu seinen Freunden. »Der Allmächtige hat uns aus gutem Grund zusammengeführt«, verkündete er. »Ziel der Zusammenkunft sei es, einen neuen Bund zu schmieden. Die Fili d'Italia, die Söhne Italiens.« Celaro erinnerte seine Landsmänner daran, dass die Italiener die ärmsten und ungebildetsten aller Europäer seien. In ihren vorigen Leben waren sie einfache Arbeiter gewesen, Pachtbauern, Feldarbeiter, Hirten, Gärtner und Fischer. 400 Jahre nachdem Kolumbus aus dem spanischen Hafen Palos aufgebrochen war, waren die Italiener ihm endlich gefolgt und als Letzte nach Amerika gekommen. Doch gekommen waren sie aus freien Stücken, um zu arbeiten, ihr Glück zu suchen und sich von der Korruption Roms zu befreien. »Daher habe ich heute einen Traum«, erklärte er den fünf Männern. »Ich hoffe, dass wir eines Tages, selbst wenn es noch einmal 100 Jahre dauert, wirklich akzeptiert werden und unsere Kinder und Kindeskinder stolz unsere Traditionen, unsere Kultur und unsere Sprache am Leben halten können. Ich möchte glauben, dass wir eines Tages ein wichtiger Bestandteil der amerikanischen Geschichte werden.« Die Männer erhoben die Gläser auf Celaro und diesen Neuanfang. Seit jenem Sommertag war es mit den Söhnen Italiens stetig aufwärts gegangen. Die Gruppe war dabei, zur größten und einflussreichsten italienischen Bruderschaft Amerikas zu werden. 8 Logen gab es bereits in New York, viele weitere waren im ganzen Land geplant. Celaro, der zum höchst Ehrwürdigen der Bruderschaft ernannt worden war, wollte Schulen eröffnen, um Einwanderern aus Neapel, Palermo und Mailand Englisch beizubringen und Zentren, in denen sie lernen sollten, wie man amerikanischer Bürger wird. Auch Waisenhäuser und Altenheime sollte es geben.